Manchmal reichen ein paar hingeknurrte Wörter und eine Sache scheint ganz anders auszusehen. Zum Beispiel, wenn Wolfgang Schäuble in einem neuen ARD-Dokumentarfilm gefragt wird, wer denn die anonymen Spender waren, denen Helmut Kohl in den 90er Jahren sein Ehrenwort gegeben haben will, ihre Namen nicht öffentlich zu machen. Der Journalist Stefan Lambi stellt diese Frage an Wolfgang Schäuble. Wir hören mal rein in den Film. Es ging damals um die Frage, wer waren die Spender von Helmut Kohl? Und Sie haben die Andeutung gemacht. Es gibt keine. Es gibt keine? Ja. Wieso? Ja, weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab. Vielleicht gibt es auch Spender. Was hat das mit Flick zu tun? Es gab aus der Zeit, wo andere Finanzierungsbräuche waren, auch schwarze Kassen. Im Klartext sagt Wolfgang Schäuble damit, Helmut Kohl hat gelogen in der Parteispendenaffäre. Ja, kurz zur Erinnerung nochmal, was das eigentlich war. Helmut Kohl hat ja immer gesagt, er habe in den 90er Jahren etwa 2 Millionen D-Mark Spenden für die CDU entgegengenommen. Aber ich habe Spenden entgegengenommen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Ja, bis heute hat Helmut Kohl diese Namen nicht genannt. Und diese Ehrenwortgeschichte, die gehört zu der Parteispendenaffäre, die die CDU um das Jahr 1999 herum in eine tiefe Krise gestürzt hat. Die CDU musste damals Millionenstrafen zahlen. Wolfgang Schäuble musste zurücktreten wegen einer nicht verbuchten 100.000-Mark-Spende. Und Angela Merkel, das war die Gewinnerin in der Geschichte, die wurde von der CDU-Generalsekretärin zur Parteichefin. Ja, und damit dann schließlich irgendwann Kanzlerin. Wäre vielleicht auch alles so nicht gekommen, wenn sie nicht Parteichefin geworden wäre. Tja, woher kamen aber die Millionen, die Helmut Kohl von seinen anonymen Spendern bekommen haben will? Wolfgang Schäuble hat nun gesagt, die seien nicht von solchen Ehrenwortspendern gekommen, sondern aus schwarzen Kassen, die die Partei noch aus der Zeit der Flick-Affäre gehabt habe. Also aus einer noch älteren Parteispendenaffäre. Der Flick-Skandal war Anfang der 80er. Wir haben in Brasilien jetzt den Mann erreicht, der dieses aufschlussreiche Gespräch mit Wolfgang Schäuble geführt hat, den Fernsehjournalisten Stefan Lambi. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir müssen dazu sagen, es ist wie gesagt Brasilien, die Leitung ist etwas verzögert. Wir bitten das, unsere Hörer zu entschuldigen. Herr Lambi, was denken Sie denn, warum greift Wolfgang Schäuble jetzt Kohls Ehrenworterklärung an? Also dann müssten Sie den Herrn Schäuble letztlich selber fragen. Ich kann ja nur spekulieren, warum er das jetzt bei der Aufzeichnung für diesen Dokumentarfilm getan hat. Zum Hintergrund vielleicht, ich habe Wolfgang Schäuble genau in dieser Zeit kennengelernt, 1999, 2000, als wir damals bereits einen Dokumentarfilm über Wolfgang Schäuble gemacht haben, der eigentlich der neue Kanzlerkandidat von CDU, CSU werden sollte. Das sah ja auch sehr danach aus, der dann aber in Strudel der Parteispendenaffäre gezogen wurde und im Zuge dann auch zurücktreten musste oder seinen Rücktritt angekündigt hat. Damals haben wir uns kennengelernt. Er hat damals schon sehr offen gesprochen über Helmut Kohl, auch über seine Verletztheit. Daran hat sich Wolfgang Schäuble erinnert, als wir jetzt diesen neuen Film gemacht haben, in dem es eigentlich um die Verhandlungen zur Griechenland-Krise ging. Und da blieben aber noch ein paar Fragen offen von vor 15 Jahren. Und ich vermute, diese Gelegenheit hat Wolfgang Schäuble jetzt genutzt, um in diesem Rahmen sein Wissen zu publizieren. Aber wie gesagt, das ist eine reine Vermutung. Ganz sicher kann nur Wolfgang Schäuble selbst Auskunft geben. Wir kennen ja jetzt wenig mehr als diesen kleinen Ausschnitt, den wir auch gerade eingespielt haben, von dem, was Wolfgang Schäuble eben preisgibt von seinem Wissen über die Parteispendenaffäre. Haben Sie denn versucht, noch mehr aus ihm herauszubekommen und hat er da dann wieder gemauert? Ja und nein. Also insgesamt hatte ich das Gefühl, das Thema ist ihm nicht so schrecklich recht. Es war auch nicht irgendwie vorher verabredet. Fragen Sie noch mal bitte danach. Das war es nicht, sondern es war ganz einfach eine Frage, eine Antwort. Dann zieht sich das noch ein bisschen hin. Er hat das ja noch mal bekräftigt. Es gibt allerdings in diesem Komplex noch eine andere Passage, in der spricht Wolfgang Schäuble darüber, wie er, bevor es zum Bruch mit Helmut Kohl kam, einmal in dem Büro von Helmut Kohl Faxe von Karl-Heinz Schreiber, dem Waffenlobbyisten, gezeigt bekam, von dem Schäuble damals und heute davon ausging, dass er ihn, Schäuble, erpressen wollte. Und er hat gar nicht drumherum geredet diesmal, dass er Helmut Kohl als denjenigen empfand, der da im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Also darüber hat Wolfgang Schäuble auch ausführlich gesprochen. Das ist für ihn ein Gesamtkomplex. Es geht jetzt nicht nur um die Frage, woher hatte Kohl das Geld oder gab es dieses Ehrenwort, gab es diese Spender, ja oder nein, sondern es geht für Wolfgang Schäuble ja weiter, denn er hat ja sein politisches Schicksal an diese Frage geknüpft. Er war ja derjenige, der aufklären wollte, der aufklären musste, um Schaden von der CDU abzuhalten. Und Helmut Kohl hat die langjährige Loyalität, die ihm Schäuble entgegengebracht hat, nicht gleichermaßen zurückgezahlt und Wolfgang Schäuble auflaufen lassen. Ich glaube, das hat ihn sehr verletzt. Wenn Sie sich an diese Interviewsituation nochmal erinnern, wo er jetzt eben diesen kurzen Satz sagt, der jetzt für Furore sorgt, als dann diese Interviewsituation zu Ende war, die Kamera ausgeschaltet war, war da Schäuble anders? Vielleicht konnte man in seinem Gesicht vielleicht lesen, Mensch, habe ich mich jetzt hier verquasselt? Irgendwie sowas in die Richtung? Also Sie müssen wissen, das Interview war sehr spät und sehr lang. Wir waren an dem Tag zusammen in Brüssel. Das Interview haben wir spät abends in Berlin in einem Hotelkonferenzzimmer geführt. Und wir waren danach alle ziemlich geschafft. Und er ist relativ bald danach nach Hause gefahren, um zu schlafen, wie wir alle. Es gab kein langes Nachgespräch. Ich habe ihn allerdings 2-3 Wochen später nochmal interviewt, dann ausschließlich zur Griechenland-Krise und dann haben wir darüber gar nicht mehr gesprochen. Sie haben jetzt darüber gesprochen, wie verletzt Wolfgang Schäuble bis heute ist von dem, was ja Helmut Kohl ihm in den Weg gelegt hat, ihm angetan hat, könnte man vielleicht auch sagen. Jetzt haben wir ja jetzt die Situation, Helmut Kohl ist krank, sehr krank, wie man hört. Er kann sich nicht wehren gegen das, was Wolfgang Schäuble jetzt über ihn wiederum sagt. Nachdem auch, Sie kennen ihn ja sehr lange, wie Sie auch gesagt haben, trauen Sie Wolfgang Schäuble zu, dass er diese Situation jetzt nutzt? Die Krankheit von Helmut Kohl? Ja. Also da, glaube ich, tickt Wolfgang Schäuble anders. Also so ist nach meiner Wahrnehmung Wolfgang Schäuble nicht gestrickt. Es war eine andere Situation. Ich habe eine Frage gestellt, er hat geantwortet. Also eine normale journalistische Situation. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihm hier um eine Abrechnung geht. Erst recht nicht darum, die Krankheit eines anderen Mannes, wie auch immer das Verhältnis der beiden gewesen sein mag, zu nutzen. Wie gesagt, es war, glaube ich, der passende Rahmen. Es ist ja ein langer Film, über die Griechenland-Krise und Wolfgang Schäubles Ringen um eine richtige Lösung dafür. Und zweitens auch ein Film über Schäubles Leben. Der Film ist 75 Minuten lang. Ich habe ein halbes Jahr daran gearbeitet. Ich habe Wolfgang Schäuble immer wieder sprechen können, bin mit ihm auch gereist. Habe auch andere interviewen können, Freunde wie Gegner. Und meine Vermutung ist, dass das Wolfgang Schäuble als den passenden Rahmen empfunden hat, um sein Wissen zur Spendenaffäre zu offenbaren. Ich kann nicht erkennen, dass es eine gezielte Attacke gegen Helmut Kohl gewesen ist. Das Gleichwohl ist das, ist das jetzt eine große Überraschung für viele, die eben heute, wir haben es vorhin schon mal gesagt, die Zeitungen sind voll mit dieser Geschichte. Neben dieser Überraschung, haben Sie denn aus ihm noch weitere Überraschungen für Ihren Film herausbekommen? Nee, interessant ist der gesamte Komplex zur Griechenland-Krise und zu den Griechenland-Verhandlungen. Ich habe ja nicht nur Wolfgang Schäuble interviewt, ich habe auch Yannis Varoufakis zweimal interviewt, einmal in Washington, einmal in Athen, vor nicht allzu langer Zeit. Und konnte Wolfgang Schäuble mit den Aussagen von Varoufakis konfrontieren. Also Herr Varoufakis hat hier in den letzten Wochen viele Interviews gegeben. Was es bislang nicht gegeben hat, ist, dass sich Wolfgang Schäuble wiederum auf die Aussagen von Varoufakis beziehen konnte. Das tut er in dem Film und das ist ungewöhnlich und spannend. Und das alles wird zu sehen sein, die Erklärungen des Wolfgang Schäuble zu der Parteispendenaffäre, aber noch viel mehr zur Griechenland-Krise im Film von Stefan Lambi. Der Film heißt Schäuble, Macht und Ohnmacht. Der wird am kommenden Montag um 21.30 Uhr in der ARD zu sehen sein. Herr Lambi, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Gruß nach Berlin. Und um Griechenland wird es natürlich nach den 13 Uhr Nachrichten gehen in der kommenden Stunde, denn es läuft ja die Abstimmung im Bundestag.